Und was machte sein Freund Heberer? Offensichtlich hat er Bicker im Stich gelassen. Der SS-Hauptsturmführer hätte seinen Ruf aufs Spiel gesetzt, wenn er gemeinsam mit einem Archäologen, dessen wissenschaftliche Expertise ruiniert schien, ein Buch publizierte. Deshalb publizierte er den wichtigsten Teil seiner Passagen separat. Da er wohl Bicker und die Hallenser Landesanstalt nicht zu sehr brüskieren wollte, schob er die Ausrede vor, dass er einem vielfach geäußerten Wunsche nachkomme, seine Gedanken endlich zu veröffentlichen. Auch teilte Heberer noch am 11. Januar 1945 der Landesanstalt mit, dass es leider keine Papierfreigabe für das Bicker-Heberer-Manuskript gegeben hätte. Nun muss es also bis Kriegsende liegen bleiben. Und das ist vielleicht gut so, schreibt Heberer. Es eröffnet dann die neue Ära der Indogermanenforschung nach dem Kriege. Die neue Ära gab es nicht. Bicker wurde nach Kriegsende aus dem Museumsdienst entlassen. Während die allermeisten Prähistoriker, mochten sie noch so sehr dem NS-Regime zu Diensten gewesen sein, nach 1945 allenfalls mit kleinen Karrieredellen wieder im Fach arbeiteten, gab es für ihn keine Chance mehr. Sein Ruf war ruiniert. Seine Spur verliert sich. Im Adressbuch seiner Geburtsstadt Naumburg von 1949-1950 findet er sich als kaufmännischer Angestellter. 1967 starb Friedrich Karl Bicker dort, keine 60 Jahre alt geworden. Und Heberer setzte seine Karriere im Westen fort. Er bekleidete eine Professur in Göttingen und fokussierte sich auf Biologie und Paläoanthropologie, reiste zu den wichtigsten Ausgrabungen in Sachen Menschheitsgeschichte nach Afrika und schrieb populäre Bücher. Er besuchte in Tansania den Paläoanthropologen Louis Leakey, der mit seinen Funden die Theorie, dass die Wurzeln der Menschheit in Afrika liegen, untermauerte. Ob Heberer, wenn man abends in der Olduvai-Schlucht rund ums Lagerfeuer saß, erzählte, dass er keine 20 Jahre zuvor beweisen wollte, dass sich die Menschwerdung in Good Old Germany vollzog?